Chelas praefeximit carna, Teil 4. Jena, 3. September 1792. 1000 Glückwünsche zu der schönen Veränderung. Ein Teil deiner Plane kann doch nunmehr in Erfüllung gehen, und der Anfang ist gemacht. Ich bin voll Erwartung, was du mir Näheres davon schreiben wirst, und dann, was der nächste Einfluss auf deine Existenz sein wird. Über den zweiten Artikel deines Briefes bin ich nicht weniger vergnügt. Ich bin gewiss, dass du dich so wirst genommen haben, dass weder auf dich noch D ein Schatten fallen kann. Voll Verlangen sehe ich H's Antwort entgegen. Auch ich habe heute die sehr willkommene Nachricht von Hause erhalten, dass meine gute Mutter mit einer meiner Schwestern mich diesen Monat hier besuchen wird. Ihre Ankunft fällt gerade in die Zeit, wo ich meiner lästigen Arbeit endlich los sein werde. 17 Bogen sind jetzt fertig, und zu 5 oder 6 habe ich ungefähr noch Zeit. Ich sehne mich, dir wieder einmal schreiben zu können. Hast du die Kritik der Offenbarung etwa gelesen, die vorige Messe erschienen ist? Sie ist nicht von Kant, aber in seinem Geiste geschrieben. Wenn ich dir von den hiesigen Unruhen nichts schreibe, so rührt es daher, dass sie gar zu erbärmlich sind und von beiden Seiten die höchste Mittelmäßigkeit sich dabei kundgetan hat. Übrigens ist sehr zu fürchten, dass sie der Aufnahme der Akademie merklich schaden werden. Lebe wohl, in 14 Tagen hoffe ich, frank und frei zu sein von der Arbeit, und dann geht's an lauter fröhliche Geschäfte. Hier was in deine Bibliothek, oder vielmehr in ihre deiner Minna. Grüße beide herzlich von uns. Dein S. Das erwähnte Buch hat der Buchbinder nicht geliefert, es folgt über 8 Tage nach.